devil has a strategy against us. Weil der Teufel eine Strategie gegen uns hat. And his strategy is to convince us. Und seine Strategie ist es, uns davon zu überzeugen, God is not worth serving. Dass Gott nicht würdig ist, ihm zu dienen. That God is not worth trusting. Dass Gott nicht vertrauenswürdig ist. And above all, und über allem steht. God is not a good God. Und über allem, dass Gott kein guter Gott ist. And some people receive the negativity so much that's in this world. Und so viele nehmen die Negativität in der Welt ist so leicht auf. And underestimate how easily their mind can be filled with negativity. Und unterschätzen völlig, wie schnell sich die Gedanken mit diesen negativen Sachen gefühlt anfühlen. That in the midst of all of the goodness of God in this world. Dass mitten unter all den Dingen der Güte Gottes in dieser Welt. That we breathe, in der Luft, die wir atmen, eat, und der Nahrung, die wir haben, body, und all die Möglichkeiten, die der menschliche Körper besitzt, Beziehungen, inmitten all dieser guten Dinge gibt es Menschen, die sich selbst das Leben nehmen, so much darkness, weil es so viel Dunkelheit gibt. So we confess, und daher bekennen wir, power in the tongue, weil in der Zunge eine Macht liegt. The power of life and death is in the tongue. Die Macht des Lebens und des Todes liegt in der Zunge. And I gave five possibilities. Und ich habe euch ja fünf Möglichkeiten genannt. An inaudible confession. Also ein nicht hörbares Bekenntnis. Something that you say inside of you that you're definitely saying. Etwas, das du in deinem Inneren sagst, aber doch tatsächlich aussprichst. Wake up in the morning and before you open your mouth, you just say, praise the Lord in your heart. Wenn du aufwachst in der Früh und du sagst einfach in Gedanken, preis den Herrn. Thank you for this day. Danke für diesen Tag. You can mutter. Du kannst murmeln. Which means you speak so low to yourself that you can only hear it, but no one else hears it. Das heißt, du sprichst so leise, dass nur du selbst es hören kannst. You can speak normally. Aber kein anderer. Du kannst es aber auch laut aussprechen. Praise the Lord, he's faithful, isn't he, Greg? Preis den Herrn, er ist treu. You can declare it. Du kannst es auch bekennen. Like David did to Goliath. Oder ausrufen, so wie David es dem Goliath gegenüber getan hat. And the fifth one, und die fünfte Möglichkeit, you can sing. Du kannst singen. And tonight I'd like to talk about the power of praise. Und heute möchte ich über die Macht des Lobpreises sprechen. Praise the Lord. Preis den Herrn. In Hebrew is what? In Hebrew. Auf Hebräisch, was heißt das? Does anybody know what the Hebrew word for praise the Lord is? Wisst ihr, was preis den Herrn auf Hebräisch Halleluja. Heißt? Halleluja. Yeah. It's interesting how often I sang those words and I didn't even know what they meant. Und es ist interessant, wie oft ich diese Worte gesungen habe, aber gar nicht wusste, was sie eigentlich bedeuten. It was a word of celebration and that was okay. Es war einfach ein Wort des Lobpreises und das war auch in Ordnung so. But way back, you just saying hallelujah, hallelujah, and you didn't even know you were saying praise the Lord. Aber vor vielen Jahren eben habe ich einfach hallelujah, hallelujah gesungen und wusste gar nicht, dass ich damit den Herrn preise. I want to talk about what praise is. Ich möchte darüber sprechen, was Preis, Lobpreis bedeutet. The power of praise. Und auch die Macht, die Kraft, die darin liegt. Now, I want you to look at Psalm 8. Ich möchte, dass ihr euch Psalm 8 anschaut. And we're going to look at verse 2. Und dort in Vers 2. From the mouth of infants and nursing babes, you have established strength. Vers 3 im Deutschen. Aus dem Munde der Kinder und Säuglinge hast du Macht gegründet. Now, ja. Flip over with me to Matthew 21. Und schlagt parallel dazu Matthäus 21 auf. Jesus is going to quote this verse. Jesus wird genau diesen Vers zitieren. But he's not going to quote it exactly. Aber er wird ihn nicht wortwörtlich zitieren. But in that he doesn't quote it exactly, he tells us what it means. Aber indem er nicht wortwörtlich zitiert, erklärt er uns, was dieser Vers bedeutet. Now what happened is that the Lord came into Jerusalem. Die Gegebenheit war so, dass Jesus nach Jerusalem einzog. The people were saying Hosanna, Hosanna to the highest. Und die Leute haben gesungen Hosanna, Hosanna dem Höchsten. Hosanna means save me, I pray. Und das bedeutet eigentlich rette mich. And it was a word that they would use for celebration. Und das war ein Wort, das sie zur Feier, zum Feiern gedacht haben. It was such haben. A celebrative word. Also Hosanna war so ein Wort der Feier. Like we might say hallelujah. So wie wir vielleicht Halleluja sagen. And he came in and then he went into the temple and he cleansed it. Und er ging auch in den Tempel hinein, dann war die Tempelreinigung. And then he healed a bunch of people. Und dann hat er auch einige Menschen geheilt. In Vers 14, the blind and the lame came into the temple and he healed them. In Vers 14 steht, und es traten Blinde und Lahme in den Tempel zu ihm und er heilte sie. But when the chief priests and scribes saw the wonderful things he had done, als aber die Hohepriester und die Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, and the children who were shouting in the temple, Hosanna to the Son of David, und die Kinder, die im Tempel schrien und sagten, Hosanna dem Sohn Davids, they became indignant. Wurden sie unwillig. And he said to them, und sie sprachen zu ihm, do you hear what these children are saying? Hörst du, was diese sagen? And Jesus said to them, Jesus aber sprach zu ihnen, yes, ja, have you not read, habt ihr nie gelesen, at Psalm 8:2, did you ever read Psalm 8:2? Also habt ihr nie gelesen, und das ist jetzt Psalm 8, Vers 2, out of the mouth of infants and nursing babes, aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge, now watch how he changes it, und jetzt verändert er diesen Vers, you have prepared praise for yourself, hast du dir Lob bereitet. Now why didn't they say, hey, wait a minute, you just changed the verse? Warum haben die nicht da protestiert und gesagt, Moment mal, du zitierst hier falsch? Because they must have understood. Weil sie es wahrscheinlich verstanden haben, was er sagen wollte. That praise and strength are almost synonymous. Dass Lob und Stärke ziemlich das gleiche ist. He switches the word praise for strength. Er nimmt das Wort Stärke und macht Lob daraus. And he tells us what the verse means. Und sagt uns damit, was der Vers bedeutet. And what it means is this, und das ist Folgendes. That when an infant or even a child, dass wenn ein Kind oder ja, immer ein kleines as soon as they can say something from their mouth, sobald sie etwas aussprechen können, when they can confess, wenn sie etwas bekennen können, praise to God, Preis sei Gott, they have more strength, dann haben sie mehr Kraft than the most powerful enemy of God. Als der mächtigste Feind Gottes. Read the rest of Psalm 8:2 and you'll see. Und wenn ihr den Rest von Psalm 8, Vers 2 lest, dann werdet ihr das sehen. Because of his enemies. Denn es steht dort wegen seiner Feinde. There's power in praise. Es liegt eine Macht, eine Kraft im Lobpreis. Now what does the word praise mean? Was bedeutet nun dieses Wort Preis? If we asked a lot of people, we could get a lot of different definitions. Wenn wir viele fragen würden, bekämen wir viele Definitionen. And they're all relatively good. Und die wären wahrscheinlich auch alle ziemlich gut. But up to now, the best one that I've found. Aber bis jetzt ist die beste Definition, die ich gefunden habe, is this. Folgende. Praise is. Preis ist. To celebrate. Etwas zu feiern. The goodness of God. Die Güte Gottes zu feiern. So when you say praise the Lord, also wenn du sagst preis den Herrn, you are saying, Lord, I celebrate your goodness. Dann sagst du damit, Herr, ich feiere deine Güte. Praise is a celebration. Lobpreis ist eine Feier. Like when we get married. So wie wenn man verheiratet wird. Like when our country gets liberated. Oder wenn ein Land befreit wird. When we buy a new car. Oder wenn wir ein neues Auto kaufen. When something wonderful happens, we celebrate. Wenn etwas Wunderbares passiert, dann feiern wir. A birthday. Einen Geburtstag. A 50th anniversary. Einen 50. Hochzeitstag. What a celebration. Was für eine Feier. Every time we praise the Lord, it is a celebration. Und jedes Mal, wenn wir den Herrn preisen, dann ist das auch eine Feier. And here's the key. Und hier liegt der Schlüssel. Praise is not the effect of God's presence. Lobpreis ist nicht die Auswirkung von Gottes Gegenwart. Listen. Praise is not the effect of God's presence. Lobpreis ist nicht die Auswirkung von Gottes Gegenwart. Praise, sondern Lobpreis, is the doorway into God's presence. Ist die Tür in die Gegenwart Gottes hinein. Turn to Psalm 100. Blättert mal zu Psalm 100. And you'll see it. Und ihr werdet es dort sehen. So you see the power of praise. Ihr seht also die Kraft, die im Lobpreis liegt. If this is true, und wenn das wahr ist, then to praise the Lord has incredible power. Dann bedeutet es, den Herrn zu preisen, unglaubliche Macht zu besitzen. Psalm 100, Verse 1. Vers 1. Shout joyfully to the Lord. Jaucht dem Herrn, all the earth. Alle Welt. How come it's only the Pentecostals that shout joyfully to the Lord? Wieso sind es nur die Pfingstler, die dem Herrn jauchzen? How come so many churches are like the church service is like a funeral? Warum sind so viele Gottesdienste wie ein Begräbnis? You know, and people come and people are happy. Und Leute kommen und Leute sind glücklich. Someone told me this week that They know people that come to our church. Jemand hat mir letzte Woche gesagt, dass er jemanden kennt, der in unserer Gemeinde geht. And actually they're not even believers. Und nicht wirklich gläubig sind. At least one of them. Zumindest eine Person. But what they like is they just enjoy coming because it's such a beautiful atmosphere. Aber was ihnen gefällt, ist, sie lieben es einfach zu kommen, weil es so eine wunderschöne Atmosphäre hat. They just like to sit in the midst and just Sie lieben es einfach nur da zu sitzen und so nice here. Zu genießen, aufzusagen. All these nice people. Diese freundlichen Leute hier. All this nice singing. Und dieses schöne Singen. And nice preaching. Und schönes Predigen. It's beautiful. Schön. But have they entered into the presence of God? Aber sind sie in diese Gegenwart Gottes eingetreten? They are sensing the atmosphere that we live in. Sie nehmen die Atmosphäre wahr, in der wir leben. But have they personally entered his presence? Aber haben sie persönlich seine Gegenwart eingenommen? Shout to the Lord, all the earth. Jauchzt dem Herrn, alle Welt. Serve the Lord with gladness. Dient dem Herrn mit Freuden. Come before him with joyful singing. Kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Know that the Lord himself is God. Und erkennt, dass der Herr Gott ist. It is he who has made us. Er hat uns gemacht. Not us ourselves. Und nicht wir selbst. We are his people. Sein Volk. And the sheep of his pasture. Und die Herde seiner Weide sind wir. Verse 4. Vers 4. Enter his gates with thanksgiving. Zieht ein in seine Tore mit Dank. It doesn't say enter his gates to get thanksgiving. Es heißt nicht, geht in seine Tore hinein, um Dank zu empfangen, enter his gates with thanksgiving. Sondern zieht ein durch die Tore mit enter Dank. His courts with praise. Geht durch seine Vorhöfe mit Lobgesang. Give thanks to the Lord, bless his name. Preist ihn, dankt seinem Namen. For the Lord is good. Denn gut ist der Herr. His loving kindness is everlasting. Seine Gnade ist ewig. His faithfulness to all generations. Und seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht. Now that word for is so important. Und dieses Wort für ist so wichtig. Because we don't want to be people who just say praise the Lord or hallelujah. Denn wir wollen nicht nur Menschen sein, die preist den Herrn oder Halleluja sagen. And nothing happens in the heart. Und es passiert aber nichts in unserem Herzen dabei. This is Matthew 15, 3. Matthäus 15, Vers 3. They worship me with their lips. Sie bekennen mich mit ihren Lippen. They actually worship. But their hearts are far away. Aber ihr Herz ist fern von mir. I mean, it's easy to say, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Es ist leicht zu sagen, preis den Herrn, hallelujah. You just get in the habit of it. Und es wird zu einer Angewohnheit. But what's happening in the heart? Aber was passiert im Herzen? This word for is so key. Dieses Wort denn ist so wichtig. To our praising the Lord. In Bezug auf unseren Lobpreis für den Herrn. We praise him for a reason. Denn wir preisen ihn aus einem Grund. And we can break it into three categories. Und wir können diesen Grund in drei Kategorien unterteilen. We celebrate the goodness of God. Wir feiern die Güte Gottes. In who he is. Deshalb wer er ist. El Shaddai. El Shaddai. Elohim. Elohim. Adonai. Adonai. For who he is. Dafür wer er ist. The Creator, the Savior. Der Schöpfer, der Erretter. The faithful one. For who he is. Der treu ist. Für den der er eben ist. And then we worship him for what he's done. Und dann preisen wir ihn dafür, was er getan in hat. The past, in der Vergangenheit. That he saved me. Dass er mich erlöst hat. All the things he did. Und all die Dinge, die er getan all hat. The things he did in history. Alle Dinge, die er in der Geschichte schon getan hat. And then we praise him for all the things he promises to do. Und dann preisen wir ihn für all die Dinge, die noch kommen werden, die er tun wird. Three categories. Drei Kategorien. And when we use this little word for, und wenn wir dieses kleine Wort denn verwenden, it adds power to the praise. Dann gibt es dem Lobpreis noch zusätzliche Kraft. Now sometimes we have to just enter into praise by faith. Manchmal müssen wir einfach nur im Glauben in diesen Lobpreis eintreten. That's why it's so wonderful at the beginning of the service to sing. Und deswegen ist es so wunderbar am Anfang des Gottesdienstes but zu singen. Some people don't sing. Aber manche singen eben nicht. You really underestimate what you're losing. Und du unterschätzt dann wirklich, was dir dabei verloren geht. Because the password at the gate. Denn das Passwort am Eingang. You know, we all have a password into the computer, right? Jeder hat so ein Passwort auch bei seinem Computer. Well, you know where this started. Und du wisst ja, wo das angefangen hat. When we come to the courts of God, wenn wir an diese Tore Gottes kommen, there's a password. Dann gibt's auch ein Passwort. You want to go in, you cannot go in. Wenn du rein willst, dann kannst du nicht with reingehen. With a negative frame of mind. Wenn du so einen negativen Gedanken. God will not respond. Gott wird darauf nicht antworten. God is waiting for something. Gott wartet auf etwas. What's the password, son? Was ist das Passwort, mein Sohn? Well, you know, I had a bad day today and you know, I'm here. Naja, ich habe einen schlechten Tag gehabt. You know, ich bin jetzt da. If you want to do something in my life, you know, I'm here. Wenn du was tun willst in meinem Leben, hier bin ich. I'm showed up. Ich meine, ich bin da, I mean, anwesend. You're God, do something to me. Du bist, you know? Gott, dann mach halt was mit mir. No, you do something. Nein, du tu etwas. I have done so much in the past. Ich habe so viel getan in der Vergangenheit. I have promised to do so much in the future. Und so viel versprochen, dass ich in der Zukunft tun werde. And everything I am. Und alles, was ich bin, gives you every reason to come into my courts with praise. Gibt dir nur jeden erdenklichen Grund, in meine Vorhöfe zu kommen mit Lobpreis. So you say, Hallelujah. Also sag du Halleluja. I'm here to celebrate the goodness of God. Ich bin hier, um die Güte Gottes zu preisen. Because. Weil. And then you fill it in. Und dann because of the apple I just ate. Wegen des Apfels, den ich gerade gegessen habe. It was beautiful. It was wonderful. Der war wunderbar. Thank you, Lord. Danke, Herr. For the stars I just looked at last night. Für die Sterne, die ich erst gestern Abend gesehen habe. For my eyelids. Für die Augenlider, die ich habe. So, I mean, wow, my eyes, my ears. Also, überhaupt meine Augen, meine Ohren. Is that okay, Lord? Ist das gut genug, Herr? That's fine. You can come right in. Ja, das ist gut. Just start. Fang einfach an. Now there's a story about a woman. Es gibt eine Geschichte über eine Frau. She hated her husband. Und sie hat ihren Mann gehasst. She despised him. Und ihn wirklich verachtet. She went to the divorce lawyer. Sie ist zum Scheidungsanwalt gegangen. And she said, I hate my husband. Und sie sagt, ich hasse meinen Mann so sehr. What can I do? Was kann ich tun? He said, I have an idea. Und er hat gesagt, ich habe da eine Idee. This is what we're gonna do. Folgendes. True story. Und das ist eine wahre Geschichte. You're gonna go home. Sie werden jetzt nach Hause gehen. And you're gonna make believe you love him. Und sie werden sich jetzt einreden, dass sie ihn lieben. You are gonna treat him like a king. Sie werden ihn so behandeln wie einen König. You're gonna be so kind. Und sie werden so, so good. Sie werden so freundlich sein und and so gut zu nice things. Und so nette Dinge über ihn sagen. And then when he puts his guard down, und dann, wenn er seine Mauern fallen lässt, you will hand him the divorce papers. Dann geben sie ihm die Scheidungspapiere. What do you think? Was halten Sie davon? She said, it's perfect. It's und sie hat gesagt, das ist perfekt. So machen it's perfect. I'm going to do this. So mache ich das. Because I hate this guy so much. Weil ich ihn so sehr hasse. I'm going to do this. So werde ich's machen. So she went home to do it. Also ging sie nach Hause. One month went by. Und tat das. Und ein Monat ging two vorbei. Months went by. Und zwei Monate. Three months went by. Und dann drei Monate ging the lawyer didn't hear anything from her. Und der Anwalt hat nichts mehr von ihr gehört. Four months went by. Vier Monate. So he called her. Also hatte sie angerufen. He said, so what's going on? Und hat gefragt, also was ist jetzt los? Should we send him the papers? Sollen wir ihm jetzt die Papiere zuschicken? And what did she say? Und was hat sie gesagt? What are you talking about? Wovon reden Sie? I am married to the most wonderful man that I could ever imagine. Ich bin mit dem wunderbarsten Mann verheiratet, den man sich nur vorstellen kann. Try that with God. Versuch das einmal mit Gott. Well, you know, come on. I mean, God's God and I'm down here and naja, also Gott ist Gott und ich bin eben hier unten. I mean, all this good. I mean, all right, God's good. I don't want to get him mad. Meine, stimmt schon, Gott ist gut. Ich will ihn jetzt nicht wütend machen. I mean, I can't be honest because, you know, kann ich ganz ehrlich sein, cancer or something, vielleicht kriege ich Krebs oder irgend sowas. If we're going to be honest, I mean, wenn wir ehrlich sein sollen, my life stinks. Ist mein Leben nicht so super. I hate my life, you know? Und ich hasse mein Leben. I look in the mirror, I hate myself. Ich schaue mich in den Spiegel, ich but hasse what's mich so good about life? Where is God? Was ist so toll an diesem Leben? I've been coming to church for 6 months, nothing's changed. Seit 6 Monaten gehe ich in die Gemeinde, nichts ten hat sich years, verändert bei nothing's mir. Changed. Oder 10 Jahre, nichts hat sich verändert. I mean, to be honest, life stinks. Um ganz ehrlich zu sein, das Leben stinkt. But why don't you just, I got a plan. Why don't you like make fun of God? Aber ich gebe einen Plan. Warum machst du dich nicht über Gott lustig? Every time something happens, just say praise the Lord. Jedes Mal, wenn etwas Mieses passiert, sag einfach preis den Herrn. Praise the Lord. Just do that. Just say praise the Lord. Preis den Herrn. Oh look, my tire's flat. Oh, schau mal, mein Autoreifen hat keine Luft praise mehr. The Lord. Preis den Herrn. Praise the Lord. Hallelujah. For Almighty God who created the universe, für den allmächtigen Gott, der das ganze Universum geschaffen und die Luft, die ich einatme. Praise the Lord. Preis den Herrn. Try that. Just make fun of God. Just do that. Probiert das. Macht euch über Gott lustig. You know what might happen? Wisst ihr, was passieren könnte? After a few weeks, dass nach ein paar Wochen, you might just realize, dass euch vielleicht bewusst that wird, he's the most wonderful God that you could ever imagine. Dass er der wunderbarste Gott ist, den du dir nur vorstellen There's kannst. Power in praise. Es liegt eine Macht im Lobpreis. It's the gateway to his presence. Und es ist der Schlüssel, das Tor zu seiner Gegenwart. And he is worthy of all of our praise. Und er ist all unseres Preises würdig. Now turn with me to Psalm 148. Blättert mal zu Psalm 148. You have to remember this word for. Und dieses Wort denn oder denn er ist It's gut, the das word müsst that ihr euch protects merken. Me from just empty rhetoric. Das ist das Wort, das den Lobpreis von leerer Rhetorik unterscheidet. Praise the Lord for something. Preist den Herrn für etwas. This morning I went to bed so late. I was putting together a slideshow for today. Gestern Abend ging ich so spät ins Bett. Ich habe noch eine Diashow zusammengestellt für heute. Dann hatten wir in der Früh ein Gebet mit den Ältesten. So I got up after 4.5 hours of sleep. Und nach 4.5 Stunden nur 4.5 Stunden muss ich wieder aufstehen. I couldn't have done the slideshow earlier, right? Und ich habe mir gedacht, wieso habe ich diese Diashow nicht vorher gemacht? I got the früher idea at midnight, you know. Und um Mitternacht ist mir das erst eingefallen. This is gonna fit so well. Und ich habe gedacht, das wird so gut hier reinpassen. I gotta do it. It'll take only take an hour. Das mache ich. Das dauert sicher nur eine Stunde. It doesn't take an hour. Aber es dauert nicht nur so eine Stunde. I only have to print one more thing out of my computer, and I'm on my way. Also ich muss nur noch eine Sache aus meinem Computer ausdrucken und dann kann ich losfahren. And there's one more piece of paper. Und es gibt noch. Also ein Blatt Papier noch. It's perfect. It's perfect. Gemacht, das ist the perfekt. Last piece of paper in the house. Also das letzte Blatt Papier, das im Haus ist. Print. Und ich drücke auf Print. And then all of a sudden it says, und dann plötzlich steht empty. Leer. And I realize this piece of paper is not all the way in. Und dann komme ich drauf, dass das Blatt Papier nicht da ganz drin steckt. And no matter what I did to this computer, it und would egal, not print. Egal was ich jetzt da gemacht habe am Computer, wollte nicht ausdrucken. I did a restart. I did everything. I also pressed ich habe den Computer neu gestartet, habe alles versucht. Just print it. I'm late. Just print it. Print ich bin schon dran. Print. Drucken. And I was so like upset. Und ich war so aufgewühlt. I just wanted to smash this printer. Und ich wollte diesen Drucker zerstören. To make me feel better. Einfach nur damit ich mich it would besser have been fühle. Worth it. It really, but es wäre es vielleicht sogar then wert I just gewesen. Said, well, praise the Lord. Und dann habe ich gesagt, naja, preis den Herrn. Like it was like I was almost mocking God. Well, praise the Lord. War fast wie so ein sich lustig machen über Gott. Then I felt better. Und dann ging es mir besser. I felt better. I thought, wow, I said that kind of like not in a nice way. Und dann ist mir klar geworden, ich habe das jetzt nicht in einer freundlichen Art und Weise but gesagt. It worked. Aber es hat gewirkt. I feel better. Und ich fühle mich irgendwie besser. And it all worked out. Und es hat auch alles funktioniert dann. When you look at Psalm 148, wenn ihr euch den Psalm 148 we see anschaut, this building up. Dann seht ihr, wie sich da etwas aufbaut. And it's all coming to this one word, for. Und es baut sich alles hin zu diesem einen Wort für auf. And you can repeat after me. Und ihr könnt mir nachsprechen. And after you say it, then Greg will translate. Und nachdem ihr es gesagt habt, werde ich das übersetzen. For Psalm 148, verse 1. Psalm 148, Vers 1. Okay, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord from the heavens. Lobt den Herrn von den Himmeln her. Praise him in the heights. Lobt ihn in den Höhen. Praise him all his angels. Lobt ihn alle seine Engel. Praise him all his hosts. Lobt ihn alle seine Heerscharen. Praise him, sun and moon. Lobt ihn Sonne und Mond. Praise him, all stars of light. Lobt ihn alle leuchtenden Sterne. Praise him, highest heavens. Lobt ihn ihr Himmel, der Himmel. And the waters that are above the heavens. Und ihr Wasser, die ihr oberhalb des Himmels seid. Let them praise the name of the Lord. Loben sollen sie den Namen des Herrn. For. It's all coming to this word. For. Es kommt alles zu diesem einen Wort zusammen. Denn. Without this word. Ohne dieses Wort. It would lose its power. Hätte es nicht die Kraft. For, denn, he commanded and they were created. Denn er gebot und sie waren geschaffen. Now it becomes a celebration from the heart. Und jetzt wird es eine Feier des Herzens. Wow. Okay. Okay. God created everything. Gott hat alles gemacht. Everything. Alles geschaffen. Because he's a good God. Weil er ein guter Gott ist. And this word good means. Und dieses Wort gut bedeutet. The best of anything. Das Beste von allem. Everything God does is the best. Alles was Gott tut ist das Beste. And we're here to celebrate his goodness. Und wir sind da um seine Güte zu feiern. So I say praise the Lord. Und so sage ich preis den Herrn. Because he created me. Weil er mich gemacht hat. Praise the Lord. Preis den Herrn. All things work to the good. Alle Dinge wirken zum Guten. Praise the Lord. Preis den Herrn. For this life is only a vapor. Denn dieses Leben ist nur ein Hauch. Praise the Lord. Preis ihn dafür. With all the stuff we go through. Mit all den Dingen, die wir durchmachen müssen. Praise the Lord. Preis den Herrn. I don't have to live 10,000 years in this body. Ich muss nicht 10,000 Jahre in diesem Körper verbringen. Praise the Lord. Preis ihn dafür. Praise the Lord, I'm going to get a new body. Preis den Herrn, ich bekomme einen neuen Leib. Praise the Lord, for there's going to be a new heavens and a new earth. Preis den Herrn, es wird einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. I just want to celebrate the goodness of God. Ich möchte einfach nur die Güte Gottes feiern. For all he's going to do. Für all die Dinge, die er tun wird. For all he's done. Für alles, was er getan hat. And for all he is. Und für all das, was er ist. Now let's take a break right here. Und hier möchte ich kurz unterbrechen. And I want to show you a little video. Und euch ein kurzes Video zeigen. And I'll come right back. Und dann gleich hier fortfahren. This is praise. Das hier ist Preis. A form of praise. Oder eine Art des Lobpreises. In the mouth of a babe. Aus dem Mund eines Säuglings. This is Psalm 23. Das ist Psalm 23. In English. Auf Englisch. Don't you want to be like that? Wollt ihr nicht auch so sein? Every day of your life. Jeden Tag eures Lebens. Not a negative thought in her mind. Nicht ein negativer Gedanke in ihrem and Kopf. Through the mouth of children, God will perfect praise. Und durch den Mund von Säuglingen wird Gott gepriesen werden. Children will celebrate the goodness of God. Kinder werden die Güte Gottes preisen. But as kids grow older, they, you know, we all get infected with negativity. Aber wenn Kinder größer werden, dann werden wir alle infiziert von so einer Negativität. Now, praise protects me. Preis schützt mich, Lobpreis schützt mich davor. From the kingdom of darkness. Also beschützt mich vor dem Reich der Dunkelheit. By ushering me into the presence of God. Indem es mich in die Gegenwart Gottes bringt. I've said this often in the last 30 years. Und ich habe das schon oft gesagt in den letzten 30 Jahren. That if you're in a wilderness. Dass wenn du in einer Wildnis, in der Wüste bist. There's only one way out. Dann gibt es nur einen Weg, um da rauszukommen. I remember, a missionary came to me and he said, ich kann mich erinnern, einmal kam ein Missionar zu mir und er sagte, Pastor Rob, I have been in the wilderness for 3 years. Pastor Rob, ich bin seit 3 Jahren in so einer Wüste. The deepest, darkest wilderness. Wirklich die dunkelste Wüste, die ich mir vorstellen kann. Ich komme da nicht mehr raus. He was in there because his best friend, er war dort, weil sein bester Freund, who discipled him, der ihn zum Glauben gebracht who hat was the pastor of the church, und der auch der Pastor der Gemeinde war, left his wife, seine Frau verlassen hat and his kids, und seine Kinder and the church, und auch die Gemeinde just took off. Ist einfach abgehauen. It just left him completely destroyed. Und das ließ ihn wirklich völlig zerstört zurück. He could not get beyond this. Und er konnte das irgendwie nicht hinterschauen. And he said to me, what do I do? Und er hat mich gefragt, was mache ich jetzt? I said, there's only one door out. Und ich habe gesagt, es gibt nur einen Ausweg. And that is the door of thanksgiving. Und das ist die Tür des Lobpreises. You gotta thank oder der Dankbarkeit. In the situation. Du musst Gott in dieser Situation danken. Thankfulness is just another form of praise. Dankbarkeit ist einfach nur eine andere Art Lobpreis auszudrücken. You gotta exercise yourself now. Du musst dich wirklich üben darin. You gotta show courage. Du musst Mut zeigen. This might hurt. Und das tut vielleicht weh. This might seem senseless. Und vielleicht kommt es dir auch but sinnlos it's the vor. Only door out. Aber es ist der einzige Weg nach draußen. And he told me later, und er hat mir später erzählt, in that very hour he was delivered from a wilderness, dass wirklich in jener Stunde er aus dieser Wüste da befreit wurde, because he began to praise the Lord. Weil er angefangen hat, den Herrn zu preisen. Now there's a song from the 70s by the Imperials. Es gibt ein Lied aus den 70er Jahren von den Imperials. It's such a touching song. Und das ist so ein berührendes Lied. So powerful. Und so mächtig. When you're up against a struggle, wenn du in einem Kampf stehst, that shatters all your dreams, der all deine Träume zerstört, and your hopes have been cruelly crushed, und deine Hoffnungen alle zertrümmert wurden, by Satan's manifested schemes, durch die Hinterlisten des Teufels, and you feel the urge within you, und du spürst diesen Wunsch in dir, to submit to earthly fear, dich der irdischen Angst zu unterwerfen. Don't let the faith you're standing on, lass den Glauben, auf dem du stehst, seem to disappear. Nicht verschwinden. Praise the Lord. Preis den Herrn. He can work through those who praise him. Er kann durch die wirken, die ihn preisen. Praise the Lord. Preis den Herrn. For our God inhabits praise. Denn unser Gott wohnt im Lobpreis. Praise the Lord. Preis den Herrn. For the chains that seem to bind you. Für die Ketten, die dich zu binden scheinen. Serve only to remind you. Sie dienen nur dazu, um dich daran zu erinnern. They fall powerless behind you. Sie fallen machtlos hinter dich zurück. When you praise him. Wenn du ihn preist. Now Satan is a liar. Satan ist ein Lügner. And he wants to make you think, und er möchte, dass du glaubst, that you're a beggar, dass du ein Bettler bist, when he knows himself, wenn er selbst genau weiß, you're children of the king, dass ihr Kinder des Königs so seid. Take up the mighty shield of faith, also nehmt das mächtige Schild des Glaubens, for the battle has been won, denn die Schlacht wurde bereits and gewonnen. Jesus Christ is risen, und Jesus Christus ist auferstanden. And the works already done. Und das Werk ist bereits vollbracht. Praise the Lord. Preist den Herrn. He can work through those who praise him. Er kann durch die wirken, die ihn preisen. Praise the Lord. Preis ihn. For our God inhabits praise. Denn unser Gott wohnt im Lobpreis. Praise the Lord. Preist den Herrn. For the chains that seem to bind you. Für die Ketten, die dich zu binden scheinen. Serve only to remind you. Sie dienen nur, um dich daran zu erinnern. They fall powerless behind you. Dass sie machtlos hinter dich fallen werden. As you praise him. Wenn du den Herrn preist. Psalm 22, Vers 3. God inhabits the praises of his people. Gott wohnt im Lobpreis seiner Leute. God will respond to praise. Und Gott antwortet auch auf Lobpreis. Now in Acts 16, just to close. Zum Schluss noch in Apostelgeschichte 16. The Apostle Paul sees a vision. Sieht der Apostel Paulus eine Vision. And he goes up to Macedonia. Und er zieht nach Mazedonien and hinauf. Silas and a couple others go with him. Und Silas und ein paar andere sind mit ihm dabei. And they start preaching. Und sie fangen an zu predigen. It's a very strong Roman providence. Und das ist ein sehr bedeutsamer Moment in der Vorsehung. This is Europe. Denn hier geht es um Europa. Europe now has its first missionaries. Europa hat nun seine ersten Missionare. And Paul is preaching. Und Paulus predigt. And he gets in trouble. Und er kommt in Schwierigkeiten. And they unjustly take him and beat him and Silas. Und ungerechterweise nehmen sie ihn und schlagen ihn not und Silas. Even asking him whether he was a Roman citizen. Fragen ihn nicht einmal danach, ob er vielleicht römischer Bürger ist. They just beat him. Sondern sie lassen ihn einfach nur auspeitschen. And they throw him into a dungeon. Und werfen ihn eben in den Kerker. And so he's in this smelly. Und so ist er in diesem wirklich stinkenden. Probably all the other prisoners just stunk. wahrscheinlich wirklich haben einfach alle dort gestunken, alle anderen they Gefangenen. May have been there for years. Vielleicht waren die schon jahrelang dort. And they just pee on the walls und and sie müssen ihr Geschäft einfach da an der Wand oder in der Ecke voll machen. You just walk in there and you want to puke. Also, vielleicht ist man da einfach nur reingegangen und musste sich schon fast übergeben. And they open the door. Und sie machen diese Tür auf. Get in there. Rein mit dir da. Stinks. It's dark. It's ugh. They're bleeding. Und bluten. They're sitting against the wall. Haben sitzen dort an die Wand gelehnt. Some rats eating poop over there. Vielleicht ein paar Ratten, die da Fäkalien essen. Silas is like, oh. Und der Silas so, bitte, Gott hilf uns hier. And Paul probably said he will. Und der Paulus hat wahrscheinlich gesagt, Gott wird das tun. Let's sing. Lass uns singen. Would I have done that? Hätte ich das gemacht? Would you have done that? Oder du? We might do it now because we know the story, but vielleicht würden wir es jetzt tun, weil wir die Geschichte kennen. They began to sing. Und so haben sie angefangen zu singen. Praise the Lord. Preist den Herrn. He can work through those who praise him. Praise the Lord, for our God inhabits praise. They started singing. Und so haben sie einfach angefangen, Lobpreis zu singen. And God responded. Und Gott hat darauf geantwortet. They brought the presence of God into that dungeon to such a degree. Sie haben die Gegenwart Gottes in dieses Verlies hineingebracht in einem solchen Ausmaß, that there was an earthquake. Dass ein Erdbeben geschah. An earthquake. God just wanted to show. Gott wollte einfach zeigen, he responds to this kind of stuff. Dass er auf solche Dinge reagiert. And we can have earthquakes in our heart. Und wir können auch Erdbeben haben and in we can unserem see God Herzen. Move in mighty ways. Und wir können sehen, wie Gott Dinge bewirkt, auf mächtige Art und Weise, when we praise him. Wenn wir ihn preisen. Now I may have forgotten something, but anyway, that's all I really wanted to say. One more thing. Eine Sache noch. In Ephesians 4, 17 through 19. I won't turn there, but in Epheser 4, 17 bis 19, ich möchte das jetzt nicht aufschlagen. It talks about the process of having our hearts blinded. Da spricht es davon, dass unsere Herzen verblendet. And how we are separated from the life of God. Verblendet sind und wie wir vom Leben Gottes getrennt sind. Satan wants to blind us. Und Satan möchte uns verblenden. He wants to blind us through all the negative things that happen in life. Er möchte uns durch all diese negativen Dinge, die im Leben passieren, blenden. He wants to annihilate us. What's the word? No. He wants to alienate us from the life of God. Er möchte uns vom Leben Gottes entfremden. And we need to have a response. Und wir brauchen eine Antwort darauf. So the Latinos asked last night, well, give us some practical tips. Und so haben mich die Latinos gestern Abend beim Gottesdienst gefragt oder gebeten, gib uns ein paar praktische Tipps. Number one, write it on your refrigerator. Okay, der erste, schreib es von mir aus am Kühlschrank. Don't forget to praise the Lord. Vergiss nicht, dem Herrn zu preisen. And put the word for with a blank. Und dann schreib noch für oder denn for, er und dann mach ein paar Punkte something. Für irgendetwas. Second, zweitens, make a list of the promises of God. Mach dir eine Liste all der Verheißungen, so that you die Gott can gegeben hat. Him for something, damit du etwas hast, für das du ihn preisen when kannst. Negativity comes your way. Wenn negative Dinge auf dich zukommen. Number three, get some worship music. Besorg dir so Anbetungsmusik. And protect yourself with worship music. Und schütze dich dadurch durch diese There's Musik. There's wonderful music in the world that lifts you up. Es gibt wunderbare Musik da draußen, die dich erhebt. It's great. It's great. Und die großartig ist. But does it take you into his presence? Aber die Frage ist, hebt es dich in seine Gegenwart? It's great to be lifted up. It's nice. Es ist schön aufgebaut zu werden. Und Jazz is nice and classical is great. Schön und klassische Musik ist auch super. Especially country super. Music, that's really good. Und Country Musik ist auch die beste. But I found that if I listen to a lot of country music, aber ich bin darauf gekommen, wenn ich sehr viel Country Music höre. About the Lord in the family and the children and the family. And the Lord is faithful in family. This is great. Because Jesus is in the family. But it's not worship. It's not in your presence. That's where I belong. In your presence, oh Lord my. Ah! Oh, worship music. Wow, yeah, that's it. I miss this. Also es ist eben aber keine Anbetungsmusik, sondern Anbetungsmusik, das ist das, was ich brauche und das ist das, was ich vermisse, wenn ich nicht lange nicht habe. And just lastly, also besorg dir einfach ein bisschen wirklich gute Anbetungsmusik. Don't forsake the assembling of ourselves together. Und letztlich versäume nicht diese Versammlungen, die wir eben haben. Let's pray. Wir wollen beten. Lord, we thank you tonight. Herr, wir danken dir heute Abend. We have 1001 reasons to praise you. Wir haben 1001 Gründe, um dich zu preisen. We love you tonight, Lord. Wir lieben dich heute Abend. Herr. Maybe there's somebody here. Vielleicht ist jemand da. Ask yourself this question. Dann stell dir diese Frage. If I die tonight, wenn ich heute Abend sterben müsste, where will I go? Wo wäre ich dann? Will I be with God? Wäre ich bei Gott? Would you praise the Lord tonight by faith? Würdest du im Glauben den Herrn heute Abend preisen? With a simple prayer? Mit einem einfachen Gebet. Jesus, thank you for dying on that cross. Jesus, danke dafür, dass du am Kreuz gestorben bist. For me. Für mich. You are the Lamb of God. Du bist das Lamm Gottes. Forgive me. Vergib mir. And cleanse me. Und reinige mich. I want to experience your presence. Ich möchte deine Gegenwart erleben. Say those words. Sprich diese Worte. God, forgive me. Gott, vergib mir. And cleanse me. Und reinige mich. Praise you, Lord. Thank you tonight. Ich preise dich. Ja, danke. Just lift your hand to the Lord. Heb deine Hand zum Herrn. And just mutter the words, praise the Lord. Murmel einfach diese Worte, preist den Herrn. And then fill in the blank. Und dann füll diese fehlenden Worte ein. Lord, praise you for your goodness. Thank you. For our brothers and sisters. Für unsere Brüder, für unsere Schwestern. For your joy, for your peace. Für deine Freude und für deinen Frieden. For heaven that's coming. Für den Himmel, der noch kommt. For forgiveness. Und für Vergebung. For children. Für Kinder. For friends. Und Freunde. For your word. Für dein Wort. For your spirit. Praise the Lord. Preist den Herrn. We're here to celebrate your presence. Wir sind hier, um deine Gegenwart zu feiern. Thank you, Lord. Danke, Herr. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Just tell the Lord you love him tonight. Sag dem Herrn einfach, dass du ihn liebst heute Abend. I love you, Lord. Praise your name. Preisen deinen Namen. Thank you, Jesus. Let's just take a moment in God's presence and und einfach einen Moment nehmen, um in der Gegenwart Gottes zu sein just praise the Lord. Und ihn jeder für sich anbeten.